haben hier auch in Deutschland Menschen, revolutionäre Menschen, die in Gefängnissen gesteckt werden. Wir haben Musa Aschino, der nach Paragraf 129b von den Niederlanden ausgeliefert wurde an Deutschland, wegen seines revolutionären Daseins. In Deutschland konnten die NSU, der nationalsozialistische Untergrund, ja 10 Jahre lang operieren, ohne dass hier irgendjemand auf die Idee kam, dass es Deutsche waren, die diese Morde begangen haben, aus rassistischen Gründen. Uri Jalloh wurde vertuscht, Uri Jalloh wurde ermordet, hier in Gefängnissen, und sein Mord wurde vertuscht. Dies alles zeigt uns, dass unsere revolutionäre Identität richtig und notwendig ist. Solche Missstände, die wir seit Jahrzehnten aus der Türkei auch kennen und denen wir uns zu Recht entgegenstellen, finden nun auch in Deutschland statt, indem deutsche Gerichte demokratische Aktivitäten als Straftat ahnden und Musa Aschoglu wie Erdal Gökulu, der vor kurzem in Belgien auf Veranlassung der deutschen Justiz auch wegen Paragraf 129b festgenommen und ausgeliefert wurde, einsperren. Wir als Revolutionäre und Revolutionärinnen verfolgen erstrangig die Interessen des Volkes. Unsere Klasse ist die Klasse der Unterdrückten, der Ausgebeuteten. Unsere Völker in der Türkei werden seit Jahrzehnten von einem Staat massakriert. Weder Pressefreiheit noch Meinungsfreiheit oder Gerechtigkeit gibt es in diesem Land. Folter und Hinrichtung von Oppositionellen sind Methoden des türkischen Staates, die durch die EU und Deutschland nur scheinheilig kritisiert werden. Wir Revolutionärinnen aus der Türkei werden auch hier in Deutschland wegen unserer Solidarität zu hohen Haftstrafen bis zu 7 Jahren verurteilt, wie Musa Aschoglu oder Gülah Ferhat Ünsal. Freiheit für alle politischen Gefangenen, Freiheit für alle politischen Gefangenen und Solidarität mit dem gerechten Kampf des kurdischen Volks. Solidarität mit allen emanzipatorischen Bewegungen, die sich hier versammelt haben.